Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Mit Christian Grasse, hallo. In der nächsten Stunde gibt's freie Musik aus dem Netz, diesmal von drei Netlabels aus Amerika, aus den USA und Kanada, um genau zu sein. Quote Unquote Records aus Brooklyn, New York nehmen wir uns als erstes vor. Dort erschien eine wirklich wunderbare EP, die den sehr simplen Namen A Record trägt. Sie stammt von Laura Stevenson and The Cans. Baby Bones heißt dieses Stück. Oh, oh, oh. Für mich ein absolutes Highlight dieses noch sehr jungen Jahres, Laura Stevenson and The Cans, hier mit Baby Bones. Ebenfalls aus Brooklyn, wie auch ihr Label, Quote Unquote Records. Das Label bezeichnet sich als The First Ever Donation-Based Record Label. Hauptsächlich veröffentlichen die New Yorker Punk. Laura Stevenson ist da schon eher die Ausnahme, die sehr heraussticht. Sie kann aber auch durchaus rau klingen, wie der nächste Track zeigt. Source and the Sound, ebenfalls von ihrer A Record EP. Thank you. FM. Ceases to be whining if you're still shitting blood von Laura Stevenson and The Cans. Der Song erschien nicht auf ihrer Record-EP, sondern auf einer 4-Track-Split-EP zusammen mit dem New Yorker Musikerkollektiv Bomb the Music Industry. Deren Mitglieder sind alle irgendwie bei quote-unquote Records involviert und den Bandnamen könnte man auch fast schon als Motto des Labels betrachten. Wie schon erwähnt, hauptsächlich bedient Quote-Unquote Records Punk-Liebhaber. 37 Alben und EPs gibt es als freien Download. Die 34. Release stammt von The Arrogant Sons of Bitches. Der Name allein ist schon ziemlich punk, wie ich finde. Der Songtitel ebenfalls. Er spielt nämlich auf die allseits bekannte anspruchsvolle musikalische Variation in der Punkmusik an. I, Musical Genius. Sorry, my friends, if I become drunk with power. I'm sorry, my friends, if I'm blaming on being drunk. Hi, Mama! Truth of the matter is I'm turning into a sexist, a fucking asshole, elitist, pretentious, snob, and all the shit I've talked behind your back, I'm never gonna say it to your face. Sorry, my friends, if we're asking for money. And sorry, my friends, if it's $1,000 a show. But truth of the matter is not here to make a killing. But Jay Navarro told me once he had to feed his baby. So four at the door means you're putting more food in my mouth. And if you ever again, oh, although we could be friends, but I've never seen your man. I was too busy drinking. Sons of Bitches mit iMusical Genius, zu finden bei quote-unquote-records.com. Links zu den freien Downloads dieser Sendung gibt's aber auch bei uns auf byte.fm/magazin. Ska-Einflüsse waren da eben schon zu hören. Bei Chewing on Tinfoil sind die noch sehr viel eindeutiger. Well, are you here because you want to, or you think that you should be in order, social situation, or is there something that you need? Yeah, I know. It's not why I'm here today. Now you're looking at me and yeah, I'm looking at you. And between both of us we don't even have a clue. Yeah, I know. It's not why I'm here today. Well, nothing is perfect and you're not alone. Step it up with bass drums, a guitar and a microphone. Let's hear what you have to say. Happens on the street. We might just relate, so whoever knows. When the feeling hits, you gotta let it out. this time our perspectives should change. Not the slightest thing that's wrong, you wanna run, run, run. Like you think that's it, you're over and it's done, done, done. Well, if it's what's important, it's what's important to you. You only have to answer to yourself when this is all gone. Beat it, knock it, knock it, knock it. If you look, there's a line on. If you look, there's a light on. You beat it longer than your life. Take your time, realize that your sight's gone. You beat it longer than your life. But if you look, there's a light on. Beat it longer than your life. Beat it longer than your life. FM. Inside that night. City That Never Sleeps von The Wild. Aber so wild ist die Band eigentlich gar nicht, wie es der Name erahnen lässt. Sie sind eher Teil der ruhigeren Ecke von Quote-Unquote Records, genauso wie die folgende Band, Hard Girls. Auch hier verwirrt der Name ein wenig, denn die Musik der Gruppe ist weder hart, noch besteht die kalifornische Band aus Mädchen. Wir hören Laser Parade, ein Stück ihrer 7-Track-EP, die ebenfalls einen sehr simplen Namen trägt, und zwar Hello. Yeah. isn't awesome. Awesome! That can last my whole life sentence in the van. Cause I'm on the FSS ambition to nowhere. And I'll probably never see your face again. Future 86 von Bomb the Music Industry, der letzte Song der allerersten Veröffentlichung von Quote Unquote Records. Und ich finde, dass man bei diesem Stück wirklich richtig hören kann, wie Freunde zusammen Musik machen. Das war es dann auch erstmal mit dem sympathischen Label aus Brooklyn, New York für heute. Alle 37 Veröffentlichungen des Labels stehen frei im Netz unter quoteunquoterecords.com und wer das Label unterstützen möchte, der kann Geld spenden oder auch ausgewählte CDs und Schallplatten kaufen. Der Song eben klang ja so, als würden Freunde zusammen musizieren. Das schafft einen ziemlich guten Übergang zu den nächsten beiden Stücken. Die erschienen nämlich bei dem kanadischen Netlabel Peppermill Records und die veranstalten jedes Jahr ein kleines Festival und zwar ein ziemlich außergewöhnliches. Und zwar findet das statt auf einem Berg in der Nähe von Vancouver und zwar muss dort jeder Musiker und auch jeder Festivalbesucher 15 Kilometer über Berge und durch Wälder wandern, um dort an diesen Platz, wo das Festival stattfindet, zu kommen. Strom gibt es dort nicht. Dafür aber sehr schöne Lagerfeueratmosphäre und die kommt richtig schön in der aktuellen Veröffentlichung des Labels rüber, denn die ist so eine Art Festival-Sampler aus der Wildnis, 100% unplugged. Five pennies for them. mind died. Yeah, he got red in the cheeks and closed his eyes, shook his head. Too proud of me to speak. The Taylor mit Back in Please und davor Phoebe Rayner mit Smart. Wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr, sehr schön, wie ich finde. Denn dieses Lagerfeuer im Hintergrund hört man knistern und die Handvoll Festivalbesucher sind zu hören. Das ist wirklich sehr schön. Ein Doppel-Live-Album des winzigen Peppermill Records Wildnis Festivals. Fotos dieser ganzen Wanderung zum Festival und 24 Live-Aufnahmen gibt es als freien Download und zwar bei peppermillrecords.com. Wir bleiben noch in Kanada, denn das nächste Netlabel hat seinen Sitz, wenn man das so bei einem virtuellen Label sagen kann, ebenfalls in Kanada, in Vancouver, Dedicated Records. Hier hören wir nun ein Stück von Bark Cat Bark, einem wirklich sehr talentierten Musiker und Komponisten, der ein wenig an Jan Tiersen erinnert. Wir hören Mathilde's First Waltz. Thank you. Byte FM. Frame mit Frame 1 von ihrer Frames 1 to 5 EP. Ihr dürft mal raten, wie die anderen vier Stücke der 5-Track-EP heißen. Da hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben mit Titeln. Wie auch immer, hinter Frame stecken zwei Italiener, Francesca und Emanuel. Und die Motivation hinter ihrer EP war, ein Soundtrack für Kurzfilme zu schaffen. Deshalb bezeichnen die beiden ihre Musik auch als Cinematic Background Music. Wer mehr davon will, bei dedicatedrecords.bandcamp.com gibt's die komplette EP als freien Download. Links dorthin findet ihr aber auch natürlich nochmal bei uns, und zwar im Byte FM Magazin. Thick war das von Loqua, Nightmares in Crook County Volume 1, das passende Album dazu. Und wie der Name es fast schon erahnen lässt, die Combo aus Chicago hat sich bei dieser EP von Horrorfilmen inspirieren lassen. Die 7 Stücke der EP sind dementsprechend allesamt sehr dunkel im Klang. Und wir bleiben auch noch bei eher dunkler, nächtlicher Musik. The Centerpiece mit In Your Basement ist nämlich das nächste Stück. Ein Song, dessen erste Strophe mit dem folgenden Satz beginnt. Do you remember all those nights we were buried underground? Wenn das mal nicht dunkel ist. Oh, The Centerpiece mit einem Stück, das irgendwie an Sekonden bzw. Beirut erinnert, Par la Nuit. Zu finden ist das auf ihrer Wide Open Window EP und downloadbar auf dedicatedrecords.com. Und mit einem Stück dieses wirklich sehr tollen Labels beende ich auch diese Sendung. Und zwar von einer aktuellen Veröffentlichung aus dem Januar mit einem Song, das den Januar sogar im Titel trägt. January 31st von Young Sun, deren Musik irgendwie im Wüstenrock-Gewand daherkommt und ganz wichtig, wichtig, laut hören. Damit verabschiede ich mich. Die nächste Frequency-Sendung gibt's am 19. März, dann mit neuer Sendezeit. Alle 4 Wochen, immer donnerstags von 22 bis 23 Uhr. Weitere Infos und Download-Links gibt's wie immer auf byte.fm/magazin. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Christian Grasse. Tschüss!